Kundgabe 479. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.06.1938. Elementarkräfte und ihr Wirken. Die Kräfte, die sich in allen Naturelementen äußern, sind gewissermaßen nur die Tätigkeit noch ungebundener Geistwesen, die sich in der atmosphärischen Umgebung der Erde sammeln und ihr Vorhandensein in eben dieser Art zum Ausdruck bringen. Jedes solche freie Wesen sucht die Verkörperung in irgendwelcher Form. Ihnen stehen außerordentliche Kräfte zur Verfügung, weil durch diese wieder zahllose Bestimmungen auf Erden ausgeführt werden müssen, die alle mehr oder weniger in dem Schöpfungswerk Gottes ihre Begründung haben. Nun müssen jedoch solche Elementarkräfte sich anpassen der jeweiligen göttlichen Ordnung, die alles Wirken solcher Kräfte nach weisem Schöpfungsplan geregelt hat und dem sich alles in dieser Ordnung unterstellen muss. Das heißt, es kann nicht willkürlich eine Kraft sich äußern, die zum Beispiel gänzlich außer der Jahreszeit liegt, die zur Ausübung ihrer Tätigkeit eine bestimmte Jahreszeit und gewisse Naturgesetze bedingt. Wo solche Elemente in Tätigkeit treten außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmung, dort sind dann die Ursachen gefunden zu Katastrophen aller Art. Es treten dann diese ungebundenen Wesen in so großer Anzahl in Tätigkeit, dass nur die größte Liebe der um die Erdenkinder besorgten Geistwesen diese Naturelementen Einhalt gebieten kann im Willen des Herrn. Es werden zwar bei solchen Katastrophen auch Kräfte in Erscheinung treten, die hemmungslos alles vernichten, was Gott selbst durch seinen Willen entstehen ließ. Doch wird auch solche Vernichtung bis zu einem bestimmten Grade Gott gewollt sein, wieder zum Zwecke der Aufklärung für die Menschheit. Solche Ereignisse können auch unsäglich viel Gutes nach sich ziehen, immer aber wird der Wille Gottes ausschlaggebend sein. Und die rege Tätigkeit solcher Geistwesen kann von Gott zeitweise zugelassen, aber auch zu jeder Zeit ihnen Einhalt geboten werden. Denn der Wille des Herrn allein wird regieren jetzt und alle Zeit. Und es beuget sich alles auf Erden diesem göttlichen Willen. Amen.